Da fährst du nix ahnend aber zügig einen Berg hinauf. Zweispurig, rechts, weil nix los. Kurz vor der Kuppe gehe ich vom Gas, dort soll für 200 Meter die Geschwindigkeit reduziert werden auf maximal 70 wegen einer Nebenstraße und einiger Unfälle in der Vergangenheit. Danach kann man wieder auf 100 beschleunigen, bevor 200 Meter weiter die linke in die rechte Spur mündet. Ich befinde mich gerade an dieser Stelle, als ein BMW M4 Babyblau mit geschätzten 140 Stundenkilometern an mir den Gegenverkehr ignorierend über die Sperrfläche an mir vorbeirast. Steinchen spritzen, er schert knapp vor mir ein, bremst 50 Meter weiter, denn da fährt das nächste Auto. Den kann er etwas später überholen, dann biegt er links auf die K19 ab. Ich Sekunden später auch und dann fahre ich hinter ihm her, während er das vorausfahrende Fahrzeug drängelt, nötigt, aber wegen des Gegenverkehrs nicht vorbeikommt. Am Industriekreisel nimmt er jemandem die Vorfahrt. Ich muss abwarten, doch das Fahrzeug fährt ins Industriegebiet. Nächster Kreisel, Ortseingang, er ist zwei Autos vor mir. Zwei Ampeln weiter stehe ich erneut hinter ihm. Sein Seitenspiegel zeigt mir einen Typen, lockiges Haar, stylische Brille, Hemd. Ich fahre hinter ihm her, bis ich abbiegen muss. Sehe aber noch, welche Einfahrt er nimmt. Eine Woche später. Ihr kennt den Berg. Ich beschleunige nach der Kuppe auf 100, 200 Meter weiter, mündet die linke in die rechte Spur. Ich befinde mich gerade an dieser Stelle, als ein BMW M3, grau, mit geschätzten 140 Stundenkilometern den Gegenverkehr ignorierend über die Sperrfläche an mir vorbeirast. Steinchen spritzen, er schert zwar nicht knapp vor mir ein, bremst aber 75 Meter weiter, denn da fährt das nächste Auto. Den kann er etwas später überholen, aber weil er Richtung Gummersbach fährt und ich abbiege, endet die Geschichte hier. Nichtsdestotrotz, ist es ein Zufall oder ein Muster? Was stimmt mit denen nicht? Zumal ich anmerken muss, dass ich jeweils nicht mit der provokanten Diva, sondern dem schlichten SUV unterwegs war. Herzlich willkommen hier im Raser-Studio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve 227, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Ja, liebe Leute, bekanntermaßen gehöre auch ich nicht zur Trödelfraktion, überhole gern und reize die Möglichkeiten der STVO, wenn möglich, aus, unter Berücksichtigung der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer selbstverständlich, wenngleich die Wahrnehmung da gegebenenfalls untereinander abweichen könnte. Was die Freudefahrer da aber veranstalten, ist immer schlicht gemeingefährlich. Wir sind ja nicht auf dem Track, wo in der Regel mutmaßlich alle halbwegs und in eine Richtung fahren können. Wir sind ja auf dem Land, wo viele Fahrzeugführende bereits von der Umtauschpflicht des Führerscheins ausgenommen sind. Hinzu kommen all jene, die peinlich darauf achten müssen, wie viel Akku sie gerade verbrauchen und deshalb irgendwas zwischen 60 und 70 fahren. Immer. Und ungeachtet derer, die das aus verkehrserzieherischen Gründen tun. Nicht zu vergessen diese Versicherungskennzeichen-Automobile, die ca. 40 fahren, aber sich anhören wie eine Kettensäge mit Klappenauspuff. All das kann vor dir sein oder dir entgegenkommen. Im ungünstigsten Fall überholend. Das sollte eigentlich jedem bewusst sein. Ist es aber offenbar nicht. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass jenseits aller trügerisch Sicherheit vermittelnden Assistenzsysteme die Physik regiert. Und da gibt es keine Grauzone, da gibt es nur diesen einen Punkt, der einmal überschritten Raum für Gott, Schutzengel, Glück, Zufall und Karma bietet, je nachdem, sofern die gerade Zeit und Interesse haben. Darum lautet Regel 1, wenn zwei sich treffen, stirbt immer der Falsche. Erfahrungsgemäß, leider. Aber TJ, das kannst du doch so nicht sagen. Doch, kann ich. Aber hey, was weiß ich schon. Außer vielleicht, dass die meisten dieser Fahrzeuge die Möglichkeit bieten, einen Großteil der Assistenzsysteme abzuschalten. Sollte also wider Erwarten jemand aus der Verkehrsgefährderfraktion zuhören, such dir einen zugelassenen Track, Nürburgring oder so, schalte das ganze Shishi und Shushu ab und fahr mal eine Runde oder zwei so, wie du es hier allen zeigst. Wenn du das hinkriegst und alle dich ob deiner Fahrkunst bewundern, fein, dann musst du es ja zukünftig nicht im regulären Straßenverkehr zur Schau stellen. Wenn du das nicht hinkriegst, brauchst du mutmaßlich eh ein neues Auto Oder bist so ein Lappen, dass du es besser auch im normalen Verkehr mit Assistenzsystem lässt? Was uns zur Regel 2 bringt. Nicht auf das Auto, auf den Fahrer kommt es an. Fahrerinnen eingeschlossen. Wisst ihr Bescheid. Habe fertig, also den Raserrand. Aber nicht diese Konserve, denn der Mai ist gekommen, die Podcasts teilen aus. Oder die PodcasterInnen. Bevor wir nun in die Seichtigkeit des Seins, sprich die Seichtheit dieses Podcasts eintauchen, beziehungsweise besser gesagt flachkörpern, ein Wort in eigener Sache. Bezugnehmend auf das Ende der letzten Konserve scheint ein Teil von euch der Ansicht zu sein, bei mir bahne sich ein Burnout oder ähnliches an. Danke für eure Anteilnahme und dass ihr euch Sorgen macht, aber nein, ich denke nicht, dass dem so ist und mutmaße, das realistisch einschätzen zu können. Manchmal gibt es allerdings Lebensumstände, die plötzlich auftreten, um länger zu bleiben und ab diesem Moment mal mehr, mal weniger planbar und vollkommen unerwartet Einfluss auf dein Leben nehmen. So ein Umstand, den du nie ganz ausblenden kannst, wie ein Schwelbrand, der unlöschbar immer wieder plötzlich und unerwartet aufflammt und dich zum sofortigen Handeln zwingt. Du weißt, dass es passiert, aber nicht wann. Grundsätzlich komme ich damit klar. Mal mehr, mal weniger gut zwar, aber zumindest besser als vor einem Monat, obgleich sich das jederzeit ändern kann. Und nun kann ich nur abwarten und mich situationsbedingt darauf einlassen, denn aussteigen ist keine Option. Flachkörper. 2025, das erste Drittel ist geschafft. Noch 2 und dann ist Neujahr. Mutmaßlich. Noch knapp 3/4, dann ist ein neues Jahrhundert. Auch mutmaßlich, denn wer weiß, ob das dann noch jemand interessiert. Die Welt ist schließlich Millionen Jahre ohne Zeitrechnung ausgekommen. Warum sollte sie das bei Zeiten nicht wieder? Ungefragt kann ich gut und gerne behaupten, in der besten Zeit gelebt zu haben, die die Menschheit zu bieten hatte. Besser wird's wohl nicht mehr. Alles, was wir erreicht haben, wird gerade in Schutt und Asche gelegt oder anderweitig demontiert. Wissen und Bildung geht politisch motiviert den Bach runter, wenn's Präsidenten nicht gefällt, zumal sich ungebildete Dummis besser regieren lassen. Brot und Spiele! Juhu! Wen kümmert's da, wenn auch dieser Podcast das Zeitliche segnet? Archive.org. Ja, ist in den USA und deshalb böse, weil alle über einen Kamm. Wird gerade mit einer Klage überzogen, was möglicherweise unter Umständen vielleicht zur Insolvenz und zur Schließung führt. Weil der »Hier bitte beliebige Beleidigung einfügen« anno 2018 den Music Modernization Act gebilligt hat, der wiederum den Classic Act beinhaltet, der wiederum nachträglichen Urheberschutz für vor 1972 entstandene Tonaufnahmen einführt, der wiederum für Aufnahmen US-weit Monopolrechte für gut 100 Jahre einräumt. Was bedeutet, dass sich das Internetarchiv möglicherweise strafbar gemacht hat, weil es alte Schallplatten, Schellack, ihr erinnert euch, archiviert hat, um frühere Aufnahmen als Teil der Geschichte zu bewahren und für die Forschung zugänglich zu machen, sofern ich das korrekt verstanden habe. Dieser halb und dester wegen haben nun verschiedene Musikfirmen auf Massendiebstahl geklagt und wollen 700 Millionen US-Dollar wegen potenzieller Copyright-Verstöße einstreichen, was letztendlich die Existenz des gesamten Internetarchivs nebst der Wayback Machine bedroht. Um das abzuwenden, gibt es einen Appell in Form einer offenen Petition, die Klage fallen zu lassen. Die findet man bei Interesse im Netz. Bekanntlich kann man ja nicht nicht denken und bei solchen Aktionen drängt sich mir immer die Frage auf, wer denn etwas davon hat. Mutmaßungsmodus an. Klar, die Musikfirmen wollen sich bereichern und sehen endlich eine Möglichkeit, gegebenenfalls letztmalig für etwas Geld einzustreichen, für das sie andernfalls eigentlich nichts mehr bekommen hätten. Gibt's den Kram eigentlich überhaupt noch zu kaufen? Wahrscheinlich nicht. Die nächsten Profiteure wären Propagandisten. Wer nix weiß, muss alles glauben und wer nix prüfen kann, weiß auch nix. Das bedeutet, wenn die Wayback Machine verschwindet, kann man vieles behaupten, was sonst über die Seiten-Screenshots vergangener Zeiten entkräftet hätte werden können. Auch Zeitzeugenaufnahmen, wie zum Beispiel die meines Podcasts, würden unwiederbringlich verschwinden. Ja, die Konserven kannst du aber doch auf einem anderen Server legen. Ja, könnte ich. Aber entweder ich kaufe, bastel mir einen eigenen, der spätestens kurz nach meinem Ableben verschwindet, oder ich miete mir irgendwo einen, der die Files löscht, sobald aus irgendwelchen Gründen kein Geld mehr fließt. Eine bessere Möglichkeit, als bei Archive.org spendenfinanziert das digitale Erbe zu speichern, ist mir nicht bekannt. Tja, und nu warten wir mal ab, was draus wird. Abwarten ist ohnehin das große Thema. Zum Beispiel in Sachen Glasfaser. Im Ort hängen vielerorts lustige Infoschilder. Wir haben losverlegt! Aha, interessant. Blöd nur, ich sehe im Umfeld selten bis nie Menschen, denen man unterstellen könnte, damit beschäftigt zu sein und nu weiß ich auch nicht. Im November, Dezember 2023 war mal jemand da. Dann habe ich's geordert und es hieß seitens des Menschen Juni 2024. Bei telefonischer Klärung einiger Punkte am Tag danach hieß es schon Dezember 2024. Aber genau weiß das niemand. Nichtsdestotrotz hatte ich neulich andernorts einen Blick auf einen Bautrupp, der mit Glasfaserverlegung beauftragt war. Die hatten ein Bobcat mit einer Scheibenbodenfräse, irgendwas um 15 cm breit und 40 cm tief, plus minus. Damit fräste jemand einen Graben. Hinterher fuhr ein anderer mit einem Minibagger mit einer Schaufel in ähnlicher Breite und baggerte den Graben aus. Dem wiederum folgte ein dritter Mann mit einer auf dieses Maß verschlankten Frankfurter Schaufel und machte die Endreinigung des Grabens. Hinter letzterem kam dann ein Schaufelbagger mit Sand in der Schaufel und ein Zweimann-Trupp, die Sand aus der Schaufel in den Graben schaufelten und verteilten. Dahinter kam dann jemand mit so einem Verdichter, also so einem länglichen Ding, oben Motor mit einem Fuß und einer schmalen Platte unten und der Fuß kloppt vertikal den Boden. So ein Frosch. Damit verdichtete der das Sandbett auf dem aufgekratzten Boden im Graben. Auf dieses Sandbett kam das Kabel rein, Sand und ein Warnband drauf und zwei Mann schaufelten alles wieder zu. Das verdichtete dann der Nächste mit einem weiteren Verdichter, also so ein Froschding, bevor noch ein anderer die Oberfläche mit einem weiteren Minibagger abzog. Mit so einer Platte vorne dran anstelle einer Schaufel. Darüber kehrte dann jemand mit einer Art Freischneider, an dem vorne kein Freischneider, sondern Drahtbürste befestigt war, schob danach am Wiesenrand nochmal mit einer kleinen Rüttelplatte drüber und zack war alles schick. Ich weiß nicht, wie viel Strecke die am Tag machen, aber in einer Schicht so geschätzt 300 Meter plus minus erscheinen mir durchaus plausibel. Jemand hat sich offenbar Gedanken gemacht, wie man mit einem eingespielten 10-Mann-Trupp schnell und quasi minimalinvasiv ein Kabel in den Boden bekommt. Ja, ich weiß, das kann man auch über gewisse Strecken schießen, aber hey, Methoden gibt es also. Unbeantwortet bleibt dennoch die Frage, wann jemand diese in unserem Umfeld anwendet. Naja, das Jahrzehnt ist ja noch nicht zu Ende und die Hoffnung stirbt zuletzt. Apropos Hoffnung. Pünktlich einen Tag nach der ersten Rasenrasur, HörerInnen der letzten Konserve erinnern sich, begann es zu regnen. Dies jeden Tag und immer mal wieder in unterschiedlicher Stärke. Und der Rasen so, yay, endlich! Nu wächst er unbeirrbar und rasant. Blöd nur, heute beginnt der mähfreie Mai. Und nu weiß ich auch nicht. Soll ich trotzdem mähen oder lass ich's lieber sein? Jein! Also mal unter uns, da wäre ja noch dieser junge, dynamische Mann, der hier im Haus wohnt, K2. Da ist Körperbewusstsein, Kraft und Muskelaufbau sicherlich noch ein Thema. Wie könnte er also anders, als begeistert zu sein, wenn ich ihm eine solche Trainingsmöglichkeit böte, also mit einem stinknormalen Rasenmäher eine 30-40 cm hohe Wiese abzumähen, mit Grasfangkorb selbstverständlich. Das sind immerhin extra Wege, Bücken und Armarbeit. Alternativ ging's auch ohne, also Grasfangkorb. Aber dann müsste er anschließend die Wiese abhaken. Andere Muskeln, anderes Training. Man könnte es als Zirkeltraining verkaufen. Ich überleg mir was. Schließlich hat's damals bei Tom Sawyer auch geklappt. Zaunstreichen, die ältere Leserschaft erinnert sich. Wird das Buch eigentlich noch verkauft? Ich meine, da war mal was mit politisch inkorrekten Inhalten und Huckleberry Finn. Egal. Andere Zeit, anderes Land. Hier ist Wiesemähen angesagt. Voll korrekt im Juni. Vielleicht ist es da noch Weide und ich könnte die Maat in blaue Säcke pressen und Mini-Silo-Ballen draus machen. Die könnte ich dann wiederum im Winter an Kleinviehhalter verticken. Ich würde K2 auch dran beteiligen. 70-30 erschiene mir fair. Knaller, Knaller, Knaller, Knaller! Geschäftsidee. Ich frag ihn bei Zeiten. Insects Matters. Was auch matters, sind Geocaches. Einer meiner Caches wurde angeprangert. Nein, doch, oh. Man bat um Aufmerksamkeit eines Reviewers. Nein, doch, oh. Offenbar wird's also Zeit für eine Inspektion. Doch hört selbst. Was ist denn heute für ein Tag? 27. 27. Es ist Sonntag, der 27.04.2025 und wir gehen Cache warten. Der Cache, den wir warten, ist Krieg der Knöpfe. Mein erster selbstgelegter Geocache vor, keine Ahnung, 2005. Also 20 Jahren, keiner, ich weiß gar nicht. Habe ich den in demselben Jahr gelegt? Ich glaube ja, ne? Es ist also auf jeden Fall einer der ältesten hier in der Gegend. Ja, und der wurde angezählt. Nicht vom Reviewer, sondern von Suchenden. Gut, so oft. Siehst du da schon wieder eine Katze? Die Vögel jagt. Ich verstehe nicht. Also, wir hatten ja mal viele Vögel. Und jetzt sind hier überall diese Katzen draußen. Und die bringen dann irgendwelche Vögel um, weil sie die jagen. Wenn ich dich krieg, Freundchen, ne? Wenn ich dich krieg, dann zeige ich dir mal, was Vögel sind. Ohne Glöckchen. Und hier ist halt ein Strauch mit sehr vielen Vögeln. Ja, und da hat sie natürlich gute Möglichkeiten. Drecksvieh. Ja, der Cache. Also angezählt von Suchenden. Interessanterweise von Suchenden, die ihn zuletzt gar nicht suchten. Die haben ihn wohl irgendwann mal gesucht und nicht gefunden. Jetzt haben ein paar andere den gesucht und nicht gefunden. Und jetzt fühlten sie sich bemüßigt, aus diesem Grund den Reviewer einzuschalten. Ist ihr gutes Recht, habe ich kein Problem mit, mache ich ja auch oft genug. Kann ich also voll verstehen. Dumm nur, nachdem die gesucht hatten und nicht gefunden, habe ich den Cache gewartet. Und es war eigentlich alles so, wie es sollte. Ja, und nur weil jetzt andere ihn nicht finden, sich da zum Polizisten aufzuspielen. Gut, kann man machen, ist vielleicht nicht das Eleganteste. Aber naja, ich will den Ball mal nicht zu weit werfen, weil auch das hätte gut von mir kommen können. Ja, jetzt weiß ich auch mal, wie das ist. Aber ich nehme es den halt nicht übel. Stattdessen gehe ich jetzt den Cache warten und dann gucken wir mal. Es gibt da einen Paddling, der lag hinter einem Baumstumpf. Und dieser Baumstumpf ist tatsächlich neulich irgendwann, was heißt neulich, kann auch schon vor einem Jahr oder zwei gewesen sein, Rodungsarbeiten zum Opfer gefallen. Da sind Bäume umgefallen, dann haben sie da gefrickelt und gemacht. Aber der Paddling war noch da. Und wenn eine Station da ist, sehe ich ja erstmal keinen Handlungsbedarf. Aber falls er jetzt nicht mehr da sein sollte, muss man halt was machen. So, wir sind jetzt gerade an der Startkoordinate vorbei. Auf der alten Bahntrasse. Wer das Listing liest oder gelesen hat oder den Cache kennt, weiß, es geht hier um die ehemalige Grenze zwischen Lindler Ort und Falkenhof, die ja wie in dem Film Krieg der Knöpfe so eine Art Grenzgebiet war, neutrale Zone. Und wenn die Falkenhofer nach uns rübergekommen sind, dann gab es halt aufs Maul. Und wenn die Lindlerer nach Falkenhof sind, gab es auch aufs Maul. Ja, insgesamt Teil meiner Kindheit, Teil vieler Menschen hier aus der Gegend und deren Kindheit. Aber war eine abenteuerliche Zeit, ja, kann man nicht anders sagen. Deswegen eines Caches wert und jetzt gucken wir mal, was hier so abgeht. Es ist herrliches Wetter. Ein paar kleinere, sind noch nicht mal Wolken, sind Feuchtigkeitsansammlungen am Himmel. So Geflitter eben. Man kann quasi durchgucken, also nichts Gravierendes. Löwenzahn auf den umliegenden Weiden. Das Gras ist auch schon was höher. Insgesamt recht schön und die Luft riecht auch ganz gut. Wir haben Glück, es ist 9:30 Uhr, es ist noch früh. Geschuldet der Tatsache, dass die Holde heute noch was vorhat. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt noch nicht sofort von Radfahrern überfahren werden. Weil ich gehe davon aus, dass die Strecke heute inflationär befahren werden wird. Andererseits ist noch Ostern, das letzte Osterwochenende, ne? Ja, Rückreise. Waschtag. Aha. Waschtag? Ja, wenn gestern fertig sind, müssen wir heute waschen. Ach so, Klamotten. Nicht die Autos. Bei Rückreise denke ich immer an Auto waschen, nicht an Klamotten waschen. Tja, Das ist der kleine Unterschied zwischen Frauen und Männern, ne? Ach ja. Wenn dein halbes Auto so oft waschen würdest, wie du daran denkst, das wäre ja schön. Ich muss da tatsächlich mal dran. Die Frühjahrswäsche, die ist... Ich sag das halbe Auto. Das halbe? Ja. Du hast ja zweieinhalb Autos. Zweieinhalb? Das halbe? Mhm. Welches halbe? SUV? Die Diva oder der Manta? Nee, meins. Ach, deins? Das ist mein... Nee, da steht dein Name in Papieren, glaube ich. Mhm. Na, dann ist es auch nicht meins. Aber geh mal davon aus, ich habe genauso viel Staub auf dem Armaturenbrett wie du. Nee, ich habe mehr. Ich habe mehr, siehste? Also, so what? Nee, Armaturenbrett habe ich das letzte Mal vor einem Jahr sauber gemacht. Einfach nur die Außenwäsche. Die Außenwäsche tatsächlich ist wahrscheinlich um die 3 Monate her, aber es hat zwischendurch ja stärker geregnet. Da war der meiste Dreck weg, aber wir haben jetzt Bauarbeiten in der Nähe der Firma und so, Station 1 ist alles sichtbar, also ist alles lösbar. Insofern ist das doch schon mal schick. Also dem Start stünde nichts im Wege. Was ich machen könnte, wäre am Navigationsgerät, ich bin jetzt Handycacher oder so, mal den Standortdienst anzuschalten. Was haben die denn hier gemacht? Zum Verladen. Ist wahrscheinlich zum Verladen von irgendwelchen Tieren. Eine Betonfläche mit Leitplanken an der Seite auf einer Wiese. Und vorn und hinten, nee, auf einer Seite ein Gatter. Komisch. Ja. Ja gut, kannst du reintreiben, können sich ausbüchsen, ne? Und du hast nicht so viel Matsch. Du kannst die Laderampe vernünftig runter tun und die Viecher können von der Laderampe oder wenn du so dahin fährst, von der Laderampe runter. Ich komme eigentlich von da. Ja. Vielleicht hast du die ja auch noch auf anderen Wiesen, weil gerade Jungrinder, die tut man ja gern irgendwo hin. Können sie irgendwo grasen und wenn die werden ja nicht gemolken. Insofern können sie da die ganze Zeit irgendwo stehen und dann werden die nach einem Jahr wieder abgeholt. Und jetzt sind wir an der Station, die gegebenenfalls ein wenig problematisch sein sollte. Weil die, ich weiß nicht, haben sie es gefunden, haben sie es nicht gefunden? Ich gehe jetzt hier mal gucken. Sieht ja eigentlich so schlimm noch gar nicht aus. Könnte natürlich hier alles ein bisschen zäckig sein. Ja, und es wächst hier gerade mit Dornen zu. Das ist natürlich auch nicht so prickelnd. Aber da ist doch was. Moment. Mal durchgreifen. Jo. Einwandfrei zu finden. Gar nicht so schlimm. Also die Station ist da. Und nu gucken wir mal, welche Koordinaten hier sind. Oh, ich bin an der Koordinate und es sieht auch so aus, dass das hier so stimmt. Da kann man nicht maulen. Das nehmen wir mal so hin. Oh, es ist warm. Ja, die Sonne, die brennt einem hinten so im Nacken. Mir ist richtig warm. Dir vielleicht nicht so, aber ist so. Schmetterlinge, Pfützen an der Seite, also Mückenbrutgebiet, aber sehr viele Löwenzahnblumen, eine Holzwespe, eine normale Hummel. Hübsch haben sie es hier. Der Ginster beginnt zu blühen, auch schön gelb, hat was. Das Einzige, was jetzt ein bisschen stört, das ist so der Autoschall von der Schwarzenbachstraße, der hier hochschallt. Boah, das sieht auch schön aus, ne? Hier, hier haben sie so Bänke, 3 Stück, also halbe Baumstämme auf Baumstämmen. Und davor ist Wiese, natürlich dummerweise mit Blick unten auf die Schwarzenbachstraße, aber davor ist ein bisschen Wiese und das ist jetzt so ein Feld aus Löwenzahn und blüht. Sehr, sehr schön. Moin! Und die erste Radfahrerin. Da guck. Und schon der nächste Radfahrerin. Gucken. Oh, der ist schnell. Ja, ist leider so. Ja. Muss das vielleicht nur vorher noch mal zum Radfahrhansel geben. Soll sich mal die Bremsen angucken, wie gut die noch sind. Und ganz wichtig, das hat ja beim letzten Mal so komisch geknackst. Und ich weiß nicht, was da geknackst hat. Und das würde ich schon gern wissen, weil Geknackse finde ich nicht gut. Und das deutet darauf hin, dass eventuell irgendwas kaputt geht. Und das wäre nicht so gut. Ja, was soll ich sagen? Ich erzähle mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was diesen Cache angeht. Denn Das Blöde an diesem Cache ist eine Kettenrechnung. Was bedeutet, du machst deine Station, findest das, was du finden musst, und dann kurz vor Schluss packst du deine Ergebnisse in eine Formel und kommst damit auf deine Finalkoordinaten. So weit, so schlecht. Denn wenn du Kettenberechnungen hast, schleichen sich Fehler ein. Und diese Fehler können so gravierend sein, dass du am Schluss meilenweit, ja, ist übertrieben, meilenweit am Final vorbeiläufst. Ah, sie haben hier unter dem Viadukt den Rasen gemäht, an der Trasse vorbei. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, ich bin unterm Viadukt eigentlich mal und ja, ist alles sehr hübsch hier. Ja, wie auch immer, Kettenrechnung, also ganz schlecht, weil fehlerbehaftet, möglicherweise, in der Regel. Um das rauszunehmen, gibt es bei diesem Cache einen ganz kleinen Trick, denn irgendwann gibt es eine Station, die gibt es quasi zweimal. Und weil es diese Station zweimal gibt und von dieser Station die exakten Koordinaten bekannt sind, das ergibt sich aus dem Cache, ist die Endrechnung eigentlich fehlerfrei machbar, wenn man alle richtigen Punkte gefunden hat. Das heißt, wenn man die Zahlen für die Buchstaben hat und dort einrechnet, dann kann man sich nicht vertun. Das haben die Leute, die das gesucht haben, aber offensichtlich nicht verstanden. Macht ja nichts. Sagt ja keiner, dass das ein einfacher Cache ist. Der ist halt aus einer Zeit, wo Caches noch anspruchsvoller waren. Und was soll ich sagen? Wenn man allerdings liest, was in dem episch langen Listing steht und das tut, was in diesem episch langen Listing steht, kann man sich eigentlich nicht vertun. So, Geheimnis gelüftet. Wer ihn also noch nicht hat und wer ihn sucht, weiß jetzt, da gibt's was. Ja, ob das jetzt Negeligkeiten sind, weiß ich nicht, aber das ist genauso wie am Holler Kreuz. Da lesen alle immer schön, setzen die Ergebnisse ein und landen mitten auf der Wiese, weil sie nicht verstehen, dass das irgendwas mit dem Gegenkurs ist. Aber ja, kommt halt noch mal wieder. Wer lesen kann und das auch tut, ist klar im Vorteil. Moin. Ah, ist auch so ein schicker Strohhut, ne? Ich habe ja Hüte, whatever. So, und dann haben wir ja irgendwann mal umgelegt, ne? Von da hinten nach hier eine Station. Mhm. Aber das habe ich nicht mehr notiert, weil brauche ich nicht mehr. Ja, genau den. Ich meine. Ich muss zu Hause nur gucken, ob das eventuell damit zusammenhängt. Aber ich meine, ja, da hatten wir mal was. Aber der alte Weg ist ja noch da. Also der, den wir als Kinder immer nahmen. Weil hier war ja nichts, hier war ja zugewachsen. Hölle Böhm. Ja. Ja, es gab immer so ein paar Eckchen, wo es relativ nah war und der Graben nicht zu tief. Zwischen dem Weg und hier dem Bahndamm. Da ging das, aber oftmals ging es nicht. Und wie gesagt, alles so mit Dornenranken zu. Ich meine, jetzt werden wir überall so ehemalige Bahntrassen wieder reaktiviert oder man überlegt dran, aber hier wird das nicht passieren, weil da wäre ja oben auf der Kuppe von Falkenhof Schluss und da kannst du keine vernünftige Endhaltestelle machen. Und überhaupt sind hier die Rampenwinkel jetzt nicht mehr zu halten, weil das verfüllt ist. Also hier passiert definitiv nichts mehr. Und wo sollten die auch hin? Wo die ganzen Viadukte abgerissen sind. Da irgendwo. Nee, da war was. Aber noch ein Stück weiter. Doch, stopp. Wir müssen. Ja, du meinst da runter wegen. Ja, genau. Nee, das ist richtig. Ich dachte, du hast jetzt wegen dem Relikt. Da mussten wir ja auch mal runter. So, wir sind von der Bahntrasse abgebogen auf einen Nebenweg, Denn wir müssen jetzt durch einen Tunnel. Aber was heißt durch einen Tunnel? Es ist kein Tunnel, es geht unter einer Brücke durch, die etwas breiter war und über die früher, damals TM, die Eisenbahn fuhr. Auch hier Mückenbrutgebiet. Überall in dem ehemaligen Graben neben der Trasse, neben dem Weg, steht Wasser. Hier unten waren wir auch lang nicht mehr, ne? Eigentlich hier eine recht idyllische Ecke. Vorne hat einer einen Hochsitz gebaut. Hier unten ist so ein, ja, ein Bach, mündet hier unten in so eine kleine, man kann nicht mal sagen Teichfläche, das ist eher eine größere Pfütze. Und von da wird er verrohrt unter der Eisenbahntrasse durchgeführt. Ja, aber das gibt so eine Senke. Und hier oben, wo der Weg ist und umliegend um diesen Teich, ist man eigentlich höher gelegen. So, das hier ist die nächste Brücke. Also auch hier sieht es nicht so aus, als gäbe es hier ein Problem. Ne, stimmt. Och, guck mal, eine Weinbergschnecke. Eine dicke Weinbergschnecke. Und nee, die gehört nicht zum Cache. Die wohnt hier einfach nur so. In Weinberg-Schneckenhausen. Joho. Also bis jetzt ist alles schick mit diesem Cache. Da hätte es mich sowieso gewundert. Aber ja. Und es ist vor allen Dingen alles bislang zugänglich. Und ich gehe davon auch aus, dass die einzige Schwierigkeit das Final sein könnte. Aber da mache ich mir wirklich auch noch keine Sorgen. Gucken wir mal. Hier bin ich auch ewig nicht mehr hergegangen. Wir gehen gerade von der Trasse weg in Richtung Merlenbach. Da unten gibt es auch eine Art Fußweg. Der geht hinter den Fischteichen her, die der Fischzucht, also die Fischteiche, die gehörten, vielleicht gehören sie noch, weiß ich nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Der Fischzucht Rameil, und auf der einen Seite führt die Sülztalstrecke lang und auf der anderen Seite halt dieser Weg. Moin. Na? Weil das müsste doch hier diese, ja, wir waren diese Kurve. Ja, aber wir müssten nicht weiter nach da hinten. Ich meine, von weiter da hinten, war das nicht damals von der alten Bohnerunde, dass man von da hier rauf kam? Ich meine, ja. Ja. Nee, und wir sind hier lang. Aber da, guck mal, die Teiche da, der ist auch nicht tief. Nee, also ein voll verlandeter, größerer Teich. Geht auch besser. Da lebt dann auch nichts mehr drin. Ja, Entengrütze könnte drin leben. Algen gibt es auch. Aber Fische, wenn da die Sonne drauf scheint, dann schwimmen die relativ schnell mit dem Bauch nach oben. Egal, wie viel Sauerstoff du da reinpumpst. Das kannst du vergessen. So, hier wird gerne geritten, den Hufspuren nachzuurteilen. Heute geritten, morgen mit Fritten. Auch hier kommen wir an einer Station vorbei, die theoretisch und auch praktisch lösbar ist. Ah, sind Teile weggebrochen da oben, aber ansonsten lesbar. Wenn auch schwer, muss man vielleicht was näher rangehen. Aber ja, also auch diese Station ist machbar. Vielleicht die T-Wertung, die D-Wertung. Ja, könnte man machen. Das genaue Lesen. Meinst du? Nee. Also dafür nur wirklich nicht. Ich weiß, wem du damit die Matrix zerschießt. Ich will gar keinem die Matrix zerschießen mit diesem Cache. Weil, weißt du, das sind jetzt, keine Ahnung, 18 Jahre, 20 Jahre, die dieser Cache gesucht und gefunden wurde. Ne? Mal was besser, mal was schlechter. Viele stellen sich da doch etwas ungeschickt an. Aber es ist nun mal so. Das ist noch einer von denen, die, oder sagen wir, das ist noch einer von denen, wie sie früher waren. Auch da hat sich natürlich was getan. Und wenn man überlegt, von der großen vergrabenen Regula-Dose. Ich sag's einfach mal so, weil das hat damals keine Sau interessiert. Von der großen vergrabenen Regula-Dose ist das Final über mehrere Stationen dann mittlerweile als Paddling dahin gewandert, wo er jetzt liegt. Also schade eigentlich, Aber ja, die Dose ist über die Jahrzehnte immer kleiner geworden. Und ein Großteil ist es dann halt auch dem Borkenkäfer, Rodungen und solchen Sachen geschuldet. Aber das ist der Lauf der Dinge. Nur stilllegen möchte ich ihn eigentlich nicht, weil er so alt ist. Und weil es mein erster ist. Und überhaupt wäre das, wenn es nach mir geht, der letzte von meinen, den ich dicht machen würde, denke ich. Außer gegebenenfalls der Virgil, der hat auch was. Und der wird wohl mutmaßlich nicht verlegt werden müssen. Ah, wir haben hier alle noch Gastanks. Ist ja auch so ein Ding, ne? Wenn du einen Gastank hast. Oh, das ist auch eine schöne Holzhütte hier zum Heizen. Also, die haben hier viel Holz. Jetzt voll mit Holz. Oder hatten die hier damals nicht das Dammhirschzeug gehabt, dass das die ehemaligen Dammhirschboxen sind? Ja. Hier ist der Obergraben zu den einzelnen Teichen. Hey, guck dir das an. Das ist ja Wahnsinn. Warte mal, das muss ich mal eben aufnehmen. Da hätten sie Reis pflanzen können. Ich meine, der Reis, der muss ja immer irgendwie im Wasser stehen. Aber das ist ja der absolute... Knaller, Knaller, Knaller, Knaller! Wie die Dinger zugewachsen sind. Ich überlege, mein Vater hat da sehr oft ausgeholfen. Früher Fische ausnehmen und so ein Kram drumherum. Und da waren diese Teiche alle noch voll besetzt, intakt. War mal immer wieder einer abgelassen. Wurde vielleicht ein bisschen ausgebaggert, keine Ahnung, gekalkt. Dann kam irgendwann also wieder neu befüllt mit Wasser. Dann kamen wieder Fische rein. Das befüllt sich ja automatisch dann aus der Sülz. Hier hinten ist ein Wehr und da... Oh, hier ist der Damm gebrochen. Seitdem die Fischzucht in der Form nicht mehr ist, jedenfalls nicht mehr so groß, wie sie vorher war, hat sich hier was getan. Nicht unbedingt zum Positiven, aber hey. Gab ja mal Überlegungen, dass das verkauft wird und dass das einer kauft und dann hier unten, wollten die da nicht eine Golfanlage hinbauen? Mit Paddeln? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also ganz komisch, weil wäre auch unsinnig gewesen, aufgrund der Nähe zum Schloss Georghausen, weil das ist ja so weit nicht weg und da gibt es eine richtig große Golfanlage. So what? So, wir kommen jetzt leider in die Nähe der Sülztalstraße und müssen da ein Stückchen dran lang gehen, bis wir wieder auf einen Weg kommen, von dem aus man... Oh, hier ist die alte Wehranlage. Also nicht Wehranlage in Form von wir müssen uns wehren, sondern da, wo die Sülz abgeleitet wird, in den Obergraben für die Teiche. Der Weiler heißt Schätzmühle und hier gibt es sogar eine Bushaltestelle. Früher gab es hier auch ein Restaurant. Ob das jetzt immer noch Restaurant ist, weiß ich nicht. Bikers are welcome, hieß es da. Gut, die Straße hier unten war halt immer schon eine vielbefahrene Straße hier im Sülztal in Richtung Wipperfürth oder aus Richtung Wipperfürth kommt. Und zu Zeiten, als hier noch mit Pferden gefahren wurde, kann ich mir vorstellen, war hier auch eine Pferdewechselstation, weiß ich aber nicht sicher. Müsste ich mal versuchen zu recherchieren. Aber es sieht abgesperrt aus. Ich habe keine Ahnung, ob hier noch Betrieb ist. Und auch dahinter ist ein größerer Teich. Da haben die wohl die Forellen gezüchtet, die sie dann im Restaurant auf den Tisch gelegt haben. Keine Ahnung. Alles Mutmaßungen. Noch neue Bäumchen gepflanzt worden. Also irgendeinem gehört's. Und irgendeiner macht es sich hier schön. Da liegt auch ein Bötchen abgeplant. Ja. Ja, da hat einer, wie die Holde richtig bemerkte, mal die Kurve nicht gekriegt. Ist geradeaus auf den Parkplatz vor dem Restaurant gefahren. Hat dann tunlichst den Zaun ignoriert. Und das Auto Richtung Teich versenkt. Nicht ganz so schlau, aber passiert, ne? Wir sind jetzt an der Abfahrt Lindler, der Abzweig. Und hier geht nicht nur die Straße, die Schwarzenbachstraße, wieder nach Lindler rauf, sondern auch ein Wanderweg Richtung Trasse ab. Der ist zuerst noch geteert, weil hier noch ein Haus ist. Aber ab diesem Haus wird es dann ungeteert. Und die Durchfahrt ist für Motorräder, Vierräder verboten. Nur für forstwirtschaftlichen Verkehr frei. Ich bin schwer am Keuchen. Es geht steil den Berg rauf. Grober Schotter, grober Kies. Moin. Moin. Hui. Ja, das war anstrengend. So, vorletzte Station. Zähl an der Stelle der Erkenntnis irgendwas am Geländnis. Ich habe es nicht genau im Kopf. Eigentlich ganz einfach. Hier hat sich auch nichts getan. Für Eingeweihte geradeaus wird es auf die Himmelsleiter gehen. So hieß das damals. Jetzt nicht mehr. Dann haben wir hier einen zerstörten Hochsitz vor einem neuen Hochsitz. Und ich mutmaße aufgrund der Bauweise, dass der alte Hochsitz noch vom Stiefvater war. Geradeaus geht ein Trail in eine sogenannte Wildruhezone. Bitte nicht betreten. Das ist ein Weg. Und ich mutmaße deswegen und genau deswegen steht jetzt hier dieser Hochsitz. Und wir begeben uns hier jetzt weiter auf einem Weg. Ich denke, wir müssen nachher mal wegen Zecken gucken. Wir sind jetzt hier. Wir sind da und da müssen wir hin. Das ist ja. Also so weit nicht. Ja, dann lass aber hier auf dem Weg. Ja, also das wäre der eigentliche Weg, auf dem die Kescher gehen müssen. Das ist hier noch machbar. Ich hatte dir mal zwei Produkte geschickt, also hier diesen Ausdruck. Einmal das Autan und einmal dieses Antibrumm. Und dieses Antibrumm irgendwie, das soll wohl testsicher sein, auch was Zecken angeht. Also könnten wir mal überlegen, ob wir uns das besorgen. Wir werden erstmal das aufbrauchen, was wir haben. Das ist Autan. Und wenn wir das aufgebraucht haben, dann kaufen wir mal mit. Das veraltet ja auch mit der Zeit. Da ist er auf einmal sparsam, was das angeht. Vier Dosen Abwasch, ne? Ja, die habe ich aber nicht gekauft. Aber die habe ich nicht gekauft. Nee, die wolltest du aber haben. Vier Dosen Aftersun. Eine war im Urlaub, als wir nicht mit hatten. Da, ja, man hätte es ja mitnehmen können. Die Dosen. Ja, da. Und die werden hier nie gebraucht. Also gestern hat noch einer Aftersun gebraucht. Mhm. Das war nicht ich, aber theoretisch, noch praktisch, sind wir jetzt gleich da. Auch hier könnte man runter. Und auch hier ist irgendwie ein Wügelchen. Könnte sogar sein. 13,5. Ich glaube sogar, das ist da. Ach doch. Au. Verdammt. 13,3. Wir müssen mal da rein. Ich denke, das ist hier. Und der zeigt ja auch schon, dass das hier sein muss. Weil sonst wäre es ja hier nicht dieser Weg, der da reingeht. Das ist ja quasi eine Einladung. Genau. So, mal gucken. Ich müsste hier irgendwo. Hier irgendwo. Sein. Willst du einen Handschuh haben? Ich habe ja zwei. Oder da hinten der große, könnte auch sein. 7 Meter. Lass mal da hinten bei dem Dicken gucken. Das könnte ich sogar eher noch glauben. Ich kenne mich ja. Wie gesagt, ich erinnere mich hier an deinen. Nee, das haben wir mal. Du bist auf dem Weg geblieben. Und es hat geregnet. Ich habe hier was hingelegt. 9. Also doch darüber. Das hatte ich damals, glaube ich, noch mit dem GPSR gemacht. 4. Also ich bin hier bei 2. Bleib mal stehen. Komm langsam. Die ist aggressiv. Schlange. Faucht auch. Toll, ich mutmaße da. Aber wir müssen jetzt mal gucken, wenn die hier ein Nest hat. Also ich habe keinen Bock. Ich meine, das ist natürlich nicht schlimm. Aber die ist sauer. Müssen wir mal gucken, was das für eine ist. Aber die ist richtig fratzig. Hä? Ja. Die ist aggressiv. Merkst du? Hörst du, wie die faucht? Wie die faucht? Ja. Kannst du die mal im Auge behalten? Ich will mal hier außen rumgehen, weil ich habe keinen Bock, mit der heute noch Party zu haben. Ich könnte mir jetzt natürlich eine Gabel suchen. Das haben wir früher auch gemacht und die fixieren. so lange wir suchen, aber ist natürlich jetzt auch ein Thema, weil wie gehe ich damit jetzt um? Jetzt kann ich da noch ein... Wo ist die? Ja, okay. Ich bin jetzt woanders. Ich habe das jetzt nicht so im Blick. Ja, weil das fehlt mir jetzt noch. Ich sage mal, wo eine sind, sind vielleicht auch mehrere. Ich weiß nicht, ob es ein Foto gibt, weil erinnern tue ich mich groß nicht mehr. Au. Also es sollte eigentlich hier sein. Irgendwo hier. Ja, toll. Das wird, wenn irgendwas etwas Exponierteres gewesen sein. Da hinten an der Birke vielleicht, neben dir. Andere Seite. Ja, wie gesagt, alternativ bliebe noch der da. Das ist echt der Knaller, Knaller, Knaller, Knaller. Hier liegt ja eine Schlange rum. Die haben wir als Kinder immer gefangen. Mhm. Ja gut, die gab es hier früher viel wegen dem Schotter, ne? Aber ich bin nicht weit reingegangen, das weiß ich. Ich gehe noch mal ein Stückchen weiter. Klar, wir sind einfach... Also ich bin einfach da rein, nicht allzu weit, relativ kurz, könnte sogar hier hinter dieser Birke sein. Guck mal da, hinter der Birke oder an der Birke, weil viel habe ich da nicht gemacht. Nur kurz rein, nicht zu weit wegen Viechzeugs und Zecken und bla. Jetzt habe ich hier 2 Meter. Ja, es ist ein Multi. Deaktiviert, ja. Bei CGO musst du deaktivierte anschalten. Ah, ich weiß nicht, ob er die anderen überhaupt noch anzeigt. Ja, bei mir zeigt er dann ja an. Darf ich mal sehen? Hier ist eine Einstellung. Filter. Ah, Moment. Dieses Nutzer definiert mal aus. Da muss es eine Einstellung geben, erweitert. So, die machen wir mal an. So, jetzt kriegst du hier mehr angezeigt. Hat er schon mehr angezeigt? Theoretisch, ja. Jetzt nicht, wenn ich... Nee, was mich wundert ist, dass du hier noch bestimmte Sachen gar nicht... Es gibt eine neue Version, hat der mir gerade gesagt, die werde ich jetzt nicht runterladen, aber trotz und alledem müsste der diesen dusseligen Cache anzeigen. Der zeigt mir ja ganz viele Caches nicht an. Also bei mir sieht dieses Menü, wenn ich hier suche, bla, nee, in der Nähe oder Karte, wie auch immer, und ich gehe auf Filter, dann habe ich das. Ja. Dann habe ich das und da komme ich bei dir gar nicht hin. Nee. Und das ist nämlich hier, da kann ich sagen, aktive, deaktivierte, archivierte, die kannst du alle anzeigen. Das habe ich ja auch. Ja, aber das finde ich bei dir nicht. Da hast du das mit erweitert weggemacht. Das steht, gefunden hat offline Eigner. So viel habe ich. Das habe ich auch, aber alles andere darunter nicht. Das interessiert ja auch nicht, weil es ist alle aktiven, alle deaktivierten und alle archivierten. Aber da wird meiner angezeigt. Wie gesagt... Wir vertun hier ziemlich viel Zeit. Lass uns hier vorne auf die Trasse gehen. Jetzt ist er da. Tja, doof. Aber mal eine Schlange gesehen. Ist irgendeine Natter gewesen. Kann auch eine Ringelnatter gewesen sein. Weißt? Bitte? Guck ich zu Hause nach. Aber eine Kreuzotter war es eigentlich nicht. Weil eine Kreuzotter, die wäre vom Kopf anders und größer. Ich tippe auf Ringelnatter, aber ist ja mal was. Nee, das war ja hier, weil wir hier den Eisenbahnschlucht und das alles hatten, war ja normal. Da haben wir uns also einfach einen Stock mit einer Gabelung genommen, den zurechtgeschnitzt. Und dann konntest du die quasi hinterm Kopf damit runterhalten. Und dann war das Kreuzottern, das ging. Aber echt, ey, da, also von den Viechern hier, ich die letzte wirklich, also eine Ringelnatter, weiß ich gar nicht, Blindschleichen und sowas, das findest du ja hier schon mal öfter. Das sind Salamander so quasi. Aber mal eine richtige Schlange. Wir hatten einmal das Skelett von dieser Schlange oder die Haut von dieser Halbinsel da bei dieser Talsperre. Aber eine richtige Schlange in der Größe war lang nicht mehr. Cool. Ah, die war echt fressig. Hat die fauchen konnte. Ah, ich habe die nicht gesehen. Ich habe noch nicht mitgerechnet. Plötzlich sehe ich da was im Augenwinkel. Ich stand da keinen halben Meter weg. Da lohnen sich dann noch Lederschuhe, ne? Ja, mit Stoffschuhproblemen. Oder mit Stoffschuhen hier, diese durchlässigen, atmungsaktiven, leichten, die man heutzutage immer hat. Ah, schaffen wir es jetzt gerade noch so ein bisschen unpünktlich, so wohl zum 11 los, ne? Ja, können wir die Tage mal entweder nächstes Wochenende, haben wir noch viel Zeit, können wir entweder immer vorbeigehen, richtig? Ja. Kann man ja auch unter der Woche mal eben die paar Meter darunter. Oder wir fahren eben mit dem Fahrrad hin. Muss halt einer unten eben auf der Trasse stehen bleiben, auf die Räder aufpassen und fahren wieder zurück. Aber fühlen wir eben schnell, haben wir sie ja, ne? Ja, ohne Foto ist es schwierig. Wir waren halt nur einmal da, ne? Beim Legen damals. Männer, die auf Nattern starren. Soweit zur Cache-Inspektion. Die nächste Inspektion ist die des halben Autos, gefolgt von der Diva. Letztere benötigt neben der jährlichen Wartung eine neue Starterbatterie, neue Bremsen und TÜV. Arbeitstitel der nächsten Konserve: Plötzlich verarmt. Und mit diesen Bombenaussichten endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 227 vom 01.05.2025. Ich danke fürs Zuhören. Bleib gesund und mir gewogen. Ja, kaum im Abspann lese ich im Fediverse, die neue Koalition möchte die Theorieprüfung zum Führerschein vereinfachen. Angeblich. Weil laut TÜV-Verband im Jahr 2024 45% der deutschen Fahrschüler? Weil laut TÜV-Verband im Jahr 2024 45% der deutschen Fahrschüler durch die Theorieprüfung gerasselt sind. 45%. In der Praxis 37. Also nicht in der Theorie 45%, sondern in der Praxis 37, sondern in der praktischen Prüfung 37%. Ja. Egal. Die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen soll besonders betroffen sein. Von denen sollen gar 52% durch die Theorieprüfung rasseln. Wie gesagt, angeblich und ohne Gewähr. Der Grund soll die zunehmende Komplexität im Straßenverkehr sein. Zudem überfordere die Technik moderner Fahrzeuge viele Verkehrsteilnehmende. Welche genau? Der Notbremsassistent? Oder dass das Auto beim Verlassen eines Kreisels nicht selbst blinkt? Oder liegt es daran, dass das Handy nicht automatisch ausgeht, wenn es für Fahrzeugführende notwendig wird, zwischendurch auf die Straße zu gucken? Mutmaßlich ist der Grund ein ganz anderer. Moderne Autos vermitteln scheinbar ein Gefühl grenzenloser Sicherheit. Diese gepaart mit der Illusion der eigenen Unverletzlichkeit lässt Fahrzeugführende nachlässig werden. Weil kann ja nichts passieren. Blinken, Geschwindigkeitsbeschränkungen, Sicherheitsabstände, Sperrflächen, Stoppschilder, Baustellenampeln, Spurbreitenbeschränkungen, überhaupt STVO, das sind doch alles Vorschläge, oder? Gebt Fahranfängern für die Probezeit Autos Baujahr 1970 bis 1989 und bildet sie ausschließlich auf genau diesen Fahrzeugen aus. Kein Shishi, kein Shushu, nur Auto. Handyblocker inklusive. So lernt man konzentriert fahren, nimmt andere Verkehrsteilnehmer wahr und merkt sich nebenbei die Strecken der Umgebung. Ach was, die Autos gibt's kaum noch? Richtig, aber die könnte man wieder bauen. Günstig wären sie obendrein. Und kommt mir nicht mit Sicherheit, wem die zu unsicher sind, der sollte Autofahren ganz lassen. Fußgänger und Radfahrende fragt schließlich auch niemand. Just my two cent, aber was weiß ich schon? Naja, vielleicht ist es auch nur eine dumme Idee, dem Fieber entsprungen. Das hatte ich jetzt neulich. Jetzt muss ich Tabletten nehmen wegen dieser Infektion. Egal, das wird schon wieder. Alles wird immer irgendwie gut. Garantiert. Das wird super. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Gehabt euch wohl. Ciao.